Nach einer letzten Nacht im Zelt. Eigentlich sind wir ja gekommen, um eine Goldsichel für unseren Druiden zu kaufen. Moment. Ich gebe euch die hier. Es ist bei der allerschönste. Ja, was kostet sie? Nicht doch. Ich verdanke euch so viel, ihr beschämt mich. Ja, dann. Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich, Talentix. Einen Hinkelstein. Sie fanden schließlich ein Haus, das noch recht gut erhalten war. Die Kinder brachten Otto Engler in die Hütte zurück, legten ihm allerdings keine Fesseln an, da diese ohnehin zerschnitten waren. Otto Engler wollte sagen, dass er sich selbst befreit, dann aber nicht mehr die Kraft gehabt. Was hatte Reichert mit den Skinheads zu tun? Und weshalb hatte Reichert den Bericht über den Unfall aus der Zeitung ausgeschnitten? Wusste er, wer den Unfall verursacht hatte? Oder war er gar selbst derjenige, der die Kinder überfahren hatte? Wir mussten die Antwort auf diese Fragen finden. Und wir hofften, dass der Onkel von Gero Reichert uns helfen konnte. Wir ermittelten seinen Namen. Es war seltsam. Als Locke und ich in die Fleckenburger Landstraße zurückkamen, wo Gero Reichert wohnte, brachte das Geilgesicht gerade noch ein Motorrad in die Garage, was vorher auf der Straße gestanden hatte. Wir waren alle ziemlich verzweifelt. 500.000 Mark waren sehr, sehr viel Geld. Thank you.